geht's gut, ich bin froh und ich sag dir auch wieso, weil du mich gut verstehst und mit Rat und mit Tat als mein guter Kamerad mit mir durchs Leben gehst. Ich will Freud und auch Leid mit dir teilen, ohne dich fang ich gar nichts mehr an. Mir geht's gut, ich bin froh und ich sag dir auch wieso, weil ich dein Freund sein kann. Ich sing von früh bis spät, ich sing so oft es geht, ich sing, man glaubt es kaum, mitunter auch im Traum. Ich sing beim Sonnenschein, ich sing beim Mondenschein, ich sing das Wolga-Lied und Händchen klein. Mir geht's gut, ich bin froh und ich sag dir auch wieso, weil du mich gut verstehst. Und mit Rat und mit Tat als mein guter Kamerad mit mir durchs Leben gehst. Ich will Freud und auch Leid mit dir teilen, ohne dich fang ich gar nicht mehr an. Mir geht's gut, ich bin froh und ich sag dir auch wieso, weil ich dein Freund sein kann. Nur eines wünsch ich mir, steht Arm in Arm mit dir, durch diese Welt zu gehen, dann wär's immer schön, dann wäre jeder Tag für mich ein Feiertag, dann sagte ich, was auch geschehen. Mir geht's gut, ich bin froh und ich sag dir auch wieso, weil ich dein Freund bin.